wollte nahe. Wir singen gern unser Lieder und schauen zum Sandstrand herüber. Wir singen gern unser Lieder und schauen zum Sandstrand herüber. Die Wellen kommen immer wieder, schauen wir zum Sandstrand herüber. Das Leben kann hier so schön sein.